Kundgabe 4524. Empfangen durch Bertha Dudde am 25. und 26.12.1948. Die Welt lag in Banden. Weihnachtskundgabe. Friede soll sein euch Menschen auf Erden, so ihr guten Willens seid. Und darum kam ich selbst als Mensch zur Erde, um euch den Frieden zu bringen, das heißt, den Weg zu zeigen, auf dem ihr zum Frieden des Herzens gelangen könnt. Denn die Welt lag in den Banden des Satans und musste erlöst werden von ihm. Und so lieferte sich ein Mensch seiner Bosheit aus, indem er ihm alle Macht einräumte und wieder ihn ankämpfte. Er stellte sich ihm zum Kampf, nicht, dass er ihm zu entfliehen suchte, sondern alle Macht sollte er an ihm entfalten, und er wollte ihm widerstehen. Er wollte als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen, um die Menschen zu erlösen, um sie dem Satan zu entreißen. Denn die Welt lag in Banden, und so auch liegt ihr wieder in Banden, und der Retter, Jesus Christus, hat sein Erlösungswerk vergeblich gebracht für die Menschen, die nun auf Erden wandeln und nicht an ihn glauben. Wieder ist die Not riesengroß. Wieder wütet der Satan und übt große Macht aus. Wieder sind die Menschen entfernt von mir und brauchen Hilfe. Wieder kämpfe ich aus der Höhe wider ihn, indem ich dorthin die Wahrheit leite, wo die Lüge und der Irrtum als Waffen des Satans vertreten sind. Die Welt liegt in Banden. Wie eine Fessel liegt die Finsternis des Geistes über der Menschheit. Sie kann sich nicht frei machen, weil sie nicht will, dass das Licht der ewigen Wahrheit die Dunkelheit durchbricht. Sie liegt im Banne dessen, der der Finsternis Herrscher ist. Und also muss ich ihr wieder Erlöser sein, doch in anderer Weise. Ich muss dem Widersacher seine Macht entwinden. Ich muss ihn gefangen setzen, auf dass der Bann gebrochen ist, auf dass wieder Frieden herrschet unter den Menschen. Der Friede in mir, der allen denen beschieden ist, die mit mir und für mich leben wollen. Ich bringe ihnen den Frieden, denn ich sprenge die Fesseln und gebe allen die Freiheit, die guten Willens sind. Ich komme wieder zur Erde. In den Wolken erscheine ich allen, die an mich glauben, und hole sie heim in das Reich des Friedens, bevor ich den in Bann schlage, der ihr Feind ist und sie verderben will. Und so wird auch wieder der Retter erstehen in größter Not. Es wurde euch einst ein Kind geboren. Es stieg aus der Höhe zur Erde nieder. Und so auch weilet es heut auf Erden im Geiste derer, die sich von ihm erlösen lassen. Und ich werde mit ihnen in den Kampf ziehen, wider den Satan. Ich werde den Frieden bringen denen, die guten Willens sind. Amen.